Du weißt, dass es dich gilt. Du weißt, dass er dich liebt. Er folgt dir ganz verstohlen. Er kommt auf dich zu holen. Wenn du ihn hast, dann schrei. Sonst wird nichts dran vorbei. Sonst wird er dich ergreifen. Und dich ins Jenseits schleifen. Irgendwann bist du dran. Morgen oder gleich holt er dich in sein Reich. Irgendwann bist du dran. Ich werde alles geben. Für dich und für dein Leben. Du weißt, dass es ihn geht. Er ist in dich verliebt. Er wird dich leicht verführen. Du wirst den Tod nicht spüren. Denn du bist eine Braut. Wenn er dir folgt, schrill aus. Irgendwann bist du dran. Morgen oder gleich holt er dich in sein Reich. Morgen oder gleich holt er dich in sein Reich.